Der Schlechter von Kabul wurde er genannt, Gulbuddin Hekmatyar, einer der am meisten gefürchteten Warlords Afghanistans. Kurz vor Ende der Registrierungsfrist hat auch er seine Kandidatur für die Präsidentschaftswahl in diesem Jahr bekannt gegeben. Am Wochenende reichte er bei der Nationalen Wahlkommission die Unterlagen für die Registrierung ein. Er wolle Frieden bringen, sagte er im afghanischen Fernsehen. Die jetzige Regierung sei für den anhaltenden Krieg verantwortlich. Das System müsse geändert werden, aber auf friedliche Weise. Hekmatyar ist der Anführer der islamistischen Organisation Hezb-i-Islami und hatte nach Beginn der militärischen Intervention der USA im Jahr 2001 auch mit den Taliban und der Terrororganisation Al-Qaida kooperiert. Im langjährigen Bürgerkrieg in Afghanistan in den 90er Jahren soll er für zahlreiche Kriegsverbrechen und Menschenrechtsverletzungen verantwortlich gewesen sein. Vor rund anderthalb Jahren war er nach jahrzehntelangem Exil unter wehenden Fahnen nach Kabul zurückgekehrt. Afghanistans Präsident Ashraf Ghani hatte ihm Amnestie gewährt und auch die Vereinten Nationen hoben die gegen Hekmatyar verhängten Sanktionen auf. Der heute 69 Jahre alte Hekmatyar ist der 9. Kandidat für die Präsidentschaftswahl, die im Juli stattfinden soll. Auch der frühere afghanische Sicherheitsberater Mohammed Hanif Atmar hatte sich in den vergangenen Tagen als Präsidentschaftskandidat registrieren lassen. Auch Amtsinhaber Ashraf Ghani hat seine erneute Kandidatur angemeldet, ebenso wie Regierungschef Abdullah Abdullah.